Dass ein Generalbundesanwalt etwas mehr als 50 Jahre nach der Spiegel-Affäre wegen Landesverrats gegen Journalisten ermittelt, das hat in Politik, Medien und Gesellschaft für heftige Diskussionen gesorgt. Landesverrat soll er doch gegen uns alle ermitteln, schrieb zum Beispiel das gemeinnützige Recherchebüro Korrektiv und stellte genau die Dokumente auf die eigene Seite, wegen der das Verfahren gegen die Kollegen von netzpolitik.org erst eingeleitet wurde. Gehört hat der Investigativjournalist und Chefredakteur von Korrektiv Markus Grill, aber bisher noch nichts vom Generalbundesanwalt, hat mir Grill im Gespräch kurz vor der Sendung erzählt. Wir haben das Fax abgeschickt, das Fax ist angekommen, aber wir haben noch keine Bestätigung bekommen, dass unsere Selbstanzeige wegen Landesverrat abgeheftet und gelocht und zur Kenntnis genommen wurde. Warum haben Sie die Dokumente von netzpolitik.org überhaupt nochmal auf Ihre Seite gestellt? Weil die Kollegen von netzpolitik.org was gemacht haben, was Alltag für Journalisten ist, was zum Handwerkszeug von Journalisten gehört, nämlich geheime Dokumente zu veröffentlichen, damit die Gesellschaft darüber diskutieren kann. Und wenn der Generalbundesanwalt der Meinung ist, das sei Landesverrat und vor allen Dingen ganz speziell zwei Artikel mit zwei Dokumenten, dann finde ich das ein Zeichen der Solidarität, dass wir sagen, nein, das ist kein Landesverrat. Wir veröffentlichen das auch und möglichst viele Zeitungen sollen es veröffentlichen und dann soll er doch bitte gegen uns alle ermitteln. Weil das ist sozusagen ein Angriff meiner Meinung nach auf die Pressefreiheit, auf unsere alltägliche Arbeit als Journalisten. Jetzt hat der CSU-Politiker Stefan Meyer gestern hier im Deutschlandfunk gesagt, es sei eine Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit, dass, Zitat, sukzessive mehr Dokumente in die Öffentlichkeit geraten, die dort nichts verloren haben, die entweder Geheimdokumente sind oder zumindest als vertraulich eingestuft sind und nicht dafür gedacht sind, dass sie ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Ich nehme mal an, das sehen Sie ein bisschen anders, oder? Ja, das ist wahrscheinlich so eine Haltung, die noch aus obrigkeitsstaatlichem Denken herrührt, wo das Amtsgeheimnis für ein besonders hohes Gut gehalten wird. Ich glaube, das ist sowohl im 21. Jahrhundert als auch mit den ganzen Techniken, mit den Transparenzerwartungen der Gesellschaft heute überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen. Was sind es denn für Dokumente gewesen, die angeblich den Landesverrat begangen haben? Es sind Haushaltspläne des Bundesamts für Verfassungsschutz, nämlich die Pläne und die Information dann darüber, dass der Haushalt um einiges aufgestockt werden soll, um nämlich 75 neue Agenten, neue Geheimdienstmitarbeiter einzustellen, die soziale Medien kontrollieren, also Facebook, Twitter, YouTube, die schauen, was wir dort alles machen, welche Beziehungen wir haben, die Bewegungsprofile, Beziehungsgeflechte erstellen. Und wenn ein Geheimdienst sowas machen will, so weitgehende Kontrolle haben will, dann finde ich es legitim, dass man darüber Bescheid weiß und dass eine Gesellschaft darüber debattieren kann. Ja? Und das kann sie eben nur, wenn sie das weiß, was da passiert. Gibt es in Ihrer Ansicht nach auch Dokumente, die Sie persönlich als Korrektiv, die Sie nicht veröffentlichen würden, ganz bewusst? Das würde ich von Fall zu Fall entscheiden. Mir sind noch keine Dokumente untergekommen, die wir nicht veröffentlichen. Es sind natürlich viele Dokumente, die wir haben, die Firmen oder die auch der Staat für geheim betrachtet, die wir aber nach Abwägung, natürlich überlegen wir das auch von Fall zu Fall immer, aber die wir nach Abwägung sagen, alles kann veröffentlicht werden. Zumindest alles, was wir bisher haben. Jetzt dreht sich das angekündigte Verfahren ja vor allem darum, dass netzpolitik.org Originaldokumente veröffentlicht hat. Wie ist da Ihre Meinung? Also würde das nicht ausreichen, aus den Originaldokumenten zu zitieren? Nein, finde ich nicht. Ich finde es legitim, Originaldokumente zu veröffentlichen, weil jedes Zitat oder jedes ausschnittsweise Veröffentlichen ist auch immer ein Interpretieren. Ich finde es völlig legitim, dass man es transparent macht, wenn man Dokumente hat, dass man die möglichst umfassend veröffentlicht. Also wir haben zum Beispiel auch bei den TTIP-Verhandlungen jede Menge Dokumente veröffentlicht und zwar die nicht auch nur in den Artikeln zitiert, sondern wir haben die Dokumente in Gänze veröffentlicht. Wir haben nur geschwärzt persönliche Angaben, wie zum Beispiel E-Mail-Adressen von Fachreferenten oder sowas, die unserer Ansicht nach nicht relevant sind, weil es ja nicht darum geht, einzelne Personen dann vorzuführen. Aber Dokumente an sich zu veröffentlichen, finde ich völlig legitim. Ich beobachte die Praxis bei vielen Medien nach wie vor so, dass auch investigative Journalisten auf Dokumente sitzen wie auf ihrem kleinen privaten Schatz und sie gar nicht gern veröffentlichen wollen und sie nur auszugsweise veröffentlichen wollen. Ich finde das aber durchaus legitim, eben sie in Gänze zu veröffentlichen, damit auch andere zu einer eigenen Bewertung kommen können von Dokumenten und auch die Gesellschaft eben anhand von ganzen Dokumenten darüber diskutieren kann. Das war jetzt tatsächlich keine Rechercheredaktion einer großen Zeitung oder eines Rundfunksenders. Es waren die Kollegen von netzpolitik.org, also ein eigentlich kleiner Blog. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem ausgerechnet Markus Beckedahl und André Meister so in den Fokus gerückt sind? Ja, das sieht man daran. Man kann klein sein, aber man kann sich auf gewisse Themen konzentrieren. Und dann, wenn man sich auf diese Themen konzentriert, und die beiden haben sich eben auf Geheimdienst konzentriert und haben ganz viel Fachwissen zu Geheimdiensten sich erarbeitet und bekommen deshalb auch Informationen zu Geheimdiensten. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das man immer wieder beobachtet. Da braucht es keinen großen Medienapparat dahinter, da braucht es keinen Verlag oder sowas. Wenn einzelne Journalisten sich profilieren und in einem Themengebiet sich auskennen und auch der Öffentlichkeit, den Lesern zeigen, sie nehmen ein Themengebiet ernst, sie arbeiten sich in ein Themengebiet ein, dann ist es immer auch interessant für Informanten, den Journalisten bisher vertrauliche Dokumente zur Verfügung zu stellen. Also das ist ein Phänomen, das man viel öfter sieht, das man auch innerhalb der Medien sieht, ja. Also wenn eben gezielt Informationen an einzelne Journalisten gegeben werden und nicht an ein Medium insgesamt. In diese Rolle, in dieses Modell passten auch die Aktivitäten von Netzpolitik und von Beckedahl und Meister. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass netzpolitik.org jetzt jeder kennen dürfte. Ihr Recherchebüro Korrektiv, das ist der breiten Öffentlichkeit nach einem Jahr eher noch nicht so bekannt, würde ich mal behaupten. Hoffen Sie denn also dann auch bald auf ein Landesverratsverfahren, damit Sie mal so richtig groß rauskommen? Nein, also wir wollen sozusagen bekannt werden durch die substanzielle Arbeit, die wir machen. Und wir haben einiges veröffentlicht, das aber natürlich auch mit den Medien in Verbindung gebracht wird, mit denen wir gearbeitet haben. Also wir haben zum Beispiel eine Titelgeschichte in der Zeit gemacht über multiresistente Keime in Krankenhäusern. Das verbindet man dann eher mit der Zeit. Wir haben eine große Geschichte im Spiegel gemacht, wo wir recherchiert haben, das malaysische Passagierflugzeug, die MH17, über der Ukraine aus russischem Separatistengebiet abgeschossen wurde. Diese verbindet man jetzt auch eher mit dem Spiegel. Aber das ist am Anfang bei gemeinnützigen Recherchebüros natürlich so, dass die Recherchen, die sie leisten, dann eher noch mit den Medien in Verbindung gebracht werden, bei denen diese Recherchen dann auch erscheinen. Aber damit können wir gut leben. Sagt Markus Grill, Chefredakteur vom Recherchebüro Korrektiv, zum Verfahren wegen Landesverrats gegen netzpolitik.org.